Und denke daran, wenn sie dereinst im Höllenfeuer miteinander streiten, dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun einen Teil des Höllenfeuers abnehmen?